Deutschlandfunk Kultur Interview. Deutschlandfunk Kultur, hören Sie Studio 9, der Tag heute mit dem deutsch-polnischen Publizisten Basil Kerski. Der zweite Tag im neuen Jahr, 2. Januar 2019. Zeit für uns, nach vorne zu schauen. Was ändert sich in Europa in diesem Jahr? Manche sagen, es steht uns ein wirkliches Schicksalsjahr bevor. Mit der Europawahl im Mai, mit dem Erstarken der Populisten, aber vor allem auch mit dem Brexit. Jetzt habe ich, Herr Kerski, Ihre Stimme eben schon vernommen, dass Sie sowieso skeptisch in dieses neue Jahr gucken. Nehmen wir mal konkret diese Situation. Der Brexit hat stattgefunden. Die EU ist kleiner geworden, vielleicht auch schwächer. Welche Rolle wird Polen dann übernehmen? Also wir sprachen über das Glück und das war keine Skepsis. Ich glaube, man produziert auch Glück, indem man realistisch auf die Herausforderungen schaut und ihnen dann auch sehr ruhig begegnet und vielleicht auch das erkennt, was funktioniert neben den schwierigen Dingen. Also das ist für mich Glück. Insofern können wir das, glaube ich, gut auf dieses politische Jahr übertragen. Also tatsächlich erwarten uns neue Erfahrungen. Es ist eine neue Erfahrung, dass ein Land, ein Schlüsselland, ich glaube die zweitwichtigste Volkswirtschaft neben der deutschen, aus der Europäischen Union heraustritt. Ich weiß, dass es viele Skeptiker gibt, was die EU-Haltung der Briten anbelangt. Ich habe aber gestern einen sehr schönen Artikel im Tagesspiegel gelesen, der darauf hinweist, dass in London, ich glaube, über 30 Exilregierungen Ende des Krieges anwesend waren. Zum Beispiel Charles de Gaulle, der spätere französische Staatspräsident. Also dass London, wenn Sie so wollen, auch ein Geburtsort ist des neuen Nachkriegseuropas. Also für und mich daraus ist schließen der Ausdruck, Sie, dass letztlich der Gemeinsinn oder der europäische also, Sinn trotzdem bewahrt wird, nein, das trotz ist, also Brexit? Es ist ein symbolischer Einschnitt. Also auch wenn Großbritannien nicht zu den Gründungsländern der Europäischen Gemeinschaft zählt, die sind ja erst in den 70ern dazugekommen, ist das Fehlen Londons in Europa ein symbolischer Einschnitt, mit dem wir umgehen müssen. Ja, ich gehöre zu denjenigen, die sagen jetzt vielleicht mehr Europa. Mehr Europa. Aber meine Frage war ja auch ganz konkret, wie wird sich die Rolle Polens verändern? Die Polen verlieren doch, wenn ich das richtig sehe, einen wichtigen Partner in der EU. Denn die PiS, die herrschende Partei, hat sich doch immer stark an Großbritannien angedockt. Ja, Sie sehen, ich weiche dieser Frage aus. Ich habe den Eindruck, in dieser Frage gibt es zwei Polen. Also es gibt ein sehr starkes proeuropäisches Polen. Das ist die Mehrheit der Gesellschaft. Man ist dafür, dass die europäische Integration weitergeht, vertieft wird. Ich glaube, es sind auch Menschen, die Angst haben, dass es ohne Europa keine Sicherheit gibt, vor allem mit Blick auf Putins Russland. Aber diese Mehrheit der Polen, die sehe ich politisch nicht. Also politisch sehe ich auch die Regierungspartei, die ist sehr europaskeptisch. Ihr Bündnispartner waren bislang die euroskeptischen britischen Konservativen. Ich bin gespannt auf deren Reaktion. Die müssten eigentlich glücklich sein, dass die Briten die Europäische Union schwächen. Aber es ist eigentlich gegen die Interessen des Landes. Großbritannien ist zum Beispiel zweitgrößter Absatzmarkt für polnische Exporte. Ja. Und die polnischen Menschen sind ja die größten Nutznießer auch des EU-Haushaltes. Also wenn die EU dann weniger stark und auch weniger finanzkräftig ist, ist das für Polen letztlich gar nicht gut. Ja. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich verstehe die Haltung vieler polnischer Politiker, vor allem derjenigen, die jetzt an der Macht sind, in Bezug auf Europa nicht. Denn Sie haben es richtig beschrieben. Polen ist das Land, was von der Europäischen Union, ich würde sagen, neben Deutschland profitiert, in jeder Hinsicht. Wir sehen immer das Ökonomische, aber vor allem die Souveränität des Landes, die Bedeutung des Landes ist eng verbunden, wie Deutschlands übrigens, mit der europäischen Integration. Und es ist für Polen schlecht, dass Großbritannien nicht mit drin ist. Ja, denn auch die polnische Exilregierung, die polnischen Demokraten saßen in London, fanden dort eine Zuflucht und dachten neu über Europa nach. Und es leben ja auch ganz viele polnische Menschen jetzt in London und in Großbritannien. Das ist ja auch die Frage, was wird mit den polnischen Staatsbürgern in Großbritannien? Also vor allem, eins dürfen wir nicht vergessen, auf der irischen Insel. Also viele Polen stellen sich auch die Frage, wie wird da die Grenze aussehen? Sie sind Pendler zwischen Nordirland und Irland. Ja, Großbritannien und Irland zählten zu den Ländern, die vor 15 Jahren, als die EU erweitert wurde, die Grenzen oder den Arbeitsmarkt geöffnet haben für Polen. Das wollte Deutschland nicht. Es gab keine Stimmung dafür. Und über 1 Million Menschen leben seitdem dort, sind keine britischen Staatsbürger, sind aber, wenn Sie wollen, Briten, zahlen dort Steuern. Ja, ihre Kinder sehr sind integriert, geboren. Ja. Und sie machen sich große Sorgen, wie ihre Zukunft, ihre europäische Zukunft aussehen wird. Denken Sie denn, dass die Peace vielleicht sich jetzt inspiriert fühlen könnte von Großbritannien und dann auf längere Sicht auch den polnischen, sage ich mal, Ausschluss oder Exit aus Europa vorantreiben könnte? Ja, wissen Sie, also wie ich es gesagt habe, ich kann die Peace einfach nicht verstehen, ja, weil in Polen gibt es diesen grundsätzlichen Gedanken, ähnlich wie in Deutschland, eine starke Nation, nicht nur ökonomisch, auch politisch, ist gebunden an gute Beziehungen zu allen Nachbarn. Ja, also Polen kann nur funktionieren, ist nur handlungsfähig, wenn es geordnete, integrierte Beziehungen zu allen Nachbarn hat, vor allem zu Deutschland. Und ich würde noch hinzufügen, zu Frankreich. Denn wenn Sie so wollen, wenn ich eine neue Perspektive erblicke nach dem Brexit, dann die gewachsene Bedeutung des sogenannten Weimarer Dreiecks, das ist die Zusammenarbeit Frankreich, Deutschland, Polen. Genau. Das wird tatsächlich, an Bedeutung gewinnen dann. Das wird die Bühne sein, die politische Bühne sein. Ja, und hier haben wir zwei Probleme. Erstens, Polen ist nicht im Euro, also da fehlt etwas an Bedeutung. Ja, und jetzt diese populistische Regierung, die gerne alles mitnimmt, aber eigentlich die Europäische Union nicht weiterbringen will, die auch den französischen Staatspräsidenten in seinen EU-Ambitionen nicht unterstützt. Also ich weiß nicht, wie das zusammengehen soll. Aber das entscheiden vielleicht die Wähler, denn im Herbst sind in Polen Parlamentswahlen. Also es steht wirklich ein Jahr, bevor in dem vieles entschieden wird. Europa, Polen und die Zukunft. Basil Kerski, hier mein Gast vom Europäischen Solidarność-Zentrum in Danzig.